Bayern 2 Radio präsentiert. Radio Wissen. Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Sanft geschwungene Wege, von Zedern und Olivenbäumen gesäumt, führen auf den Hügel der Akropolis. Der Besucher betritt den heiligen Felsen über der Großstadt Athen durch die Propyläen, die einen spektakulären Blick eröffnen. Links das Erechtheion, dessen Marmorgebälk von den Statuen junger Mädchen, den Karyatiden, getragen wird. Geradeaus, vor dem blauen Himmel von Attika, der Haupttempel der Anlage, der Parthenon, für die jungfräuliche Stadtgöttin Athene. In seinem Inneren wurde im Altertum ihre 12 Meter hohe vergoldete Statue aufbewahrt. Heute pilgern Touristenströme hierher. Und obwohl die Verehrung der Athene gut 2000 Jahre zurückliegt, regt die antike Götterwelt noch immer die Gedanken an. Die alten Griechen haben so beeindruckende Tempel gebaut, weil ihnen ihre Götter alles bedeutet haben. Wir sind heute Monotheisten. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Die Religion der alten Griechen kann ich nur als ein skurriles Schauspiel betrachten, noch dazu eines, das nicht immer friedlich ablief. Für mein Empfinden haben diese Götter nichts Göttliches an sich. Sicherlich hatten die Menschen damals andere Vorstellungen von Gott, aber ich glaube, dass sie auf ihre Weise sehr religiös waren. Athen um 550 vor Christus. Es ist Hochsommer, gegen Ende des Monats Hekatombäon, der unserem Juli und August entspricht. Die Luft ist warm, obwohl die Sonne bereits untergegangen ist und die Nacht langsam heraufzieht. Im Norden der Stadt, am Hain des Akademos, wird ein Feuer entzündet. Für Eros, den Gott der Liebe, und für die Stadtbeschützerin Athene, die Göttin der Weisheit, werden Opfer dargebracht. Junge Männer und Frauen tanzen und singen rituelle Weisen. Dann wird das Feuer in einem Fackellauf zur Akropolis gebracht, zum Altar der Athene. Am kommenden Tag die Prozession zum Parthenon, der Höhepunkt der Panathenäen. Die gesamte Athener Bürgerschaft nimmt an dieser Prozession teil. Mit Opfergefäßen und Olivenzweigen in der Hand schreiten die Menschen voran. Auch Opfertiere werden mitgeführt. Den Mittelpunkt der Prozession bildet das Peplos, das safranfarbene Gewand, das die Jungfrauen von Athen in 9-monatiger Arbeit für die Schutzgöttin ihrer Stadt gewebt haben. Es folgen sportliche und musikalische Wettkämpfe zu Ehren der Athene. Die Tieropfer bilden den feierlichen Abschluss der Panathenäen. Die Panathenäen sind ein Kult von vielen im alten Griechenland. Jede Polis, jede Stadt hatte ihre eigenen kultischen Feiern. So ist uns das Zeusfest von Olympia noch heute ein Begriff, Stichwort Olympische Spiele. Weil die einzelnen Stadtstaaten jedoch politisch niemals eine Einheit bildeten und die Kulte lokal gebunden waren, wurde die Religion der Griechen niemals zu einem einheitlichen Gebilde. Sie bleibt vielschichtig und teils auch widersprüchlich. So konnte dieselbe Gottheit an unterschiedlichen Orten auf unterschiedliche Weise geehrt werden. Oft war sie auch mit anderen Attributen belegt. Im antiken Griechenland gab es keinen festgelegten Ruhetag, keinen Sonntag. Deshalb waren die religiösen Feste, wie die zuvor beschriebenen Panathenäen, eine willkommene Abwechslung vom Alltag, erklärt Reinhard Senf vom Deutschen Archäologischen Institut in Athen. Es gibt ja Kulte, die grundsätzlich von der Polis durchgeführt werden, an denen auch die gesamte Bürgerschaft teilnimmt. Bei diesen Festen werden Tiere geopfert, geschlachtet, wobei ja nur ein Teil als Opfer für die Götter verbrannt wird. Der größere Teil wird an die Kultgemeinde verteilt, sodass man da in den Genuss von Fleisch und anderen Leckerbissen kommt. Abgesehen davon, dass es ja auch zur Aufführung von Chören, zu anderen sportlichen Wettkämpfen und so weiter gibt. Also das Ganze sind auch große Volksfeste. Die Griechen glaubten an viele Götter. Ihre Religion war polytheistisch. Die Wurzeln ihres Glaubens sind in den Kulten der mykenischen und minoischen Welt zu suchen. Diese Kulte vermischen sich später mit religiösen Elementen der indogermanischen Stämme, die im 2. Jahrtausend vor Christus in den griechischen Raum einwandern. Nach Auffassung der alten Griechen war am Anfang allen Seins das Chaos. Erst aus dem Chaos ging der geordnete Kosmos hervor. Gaia, Nyx und Eros, Erde, Nacht und Zeugungstrieb waren die ersten göttlichen Kräfte. Eros befruchtete Gaia und Gaia gebar Uranos, den Himmel, den ersten Weltenherrscher. Uranos wurde später durch seinen Sohn Kronos gestürzt, einen der Titanen. Aber auch Kronos wird durch seinen Sohn gestürzt werden, durch Zeus. Hier beginnt das Zeitalter der olympischen Götter. Das Bild der olympischen Götter ist uns vor allem durch Hesiods Theogonie und die Epen Homers überliefert. Gerade die Ilias liefert ausführliche Informationen über die Götter der Griechen. Danach hat die Götterfamilie auf dem Olymp 12 Mitglieder. Das Zepter hält der Göttervater Zeus. Seine Geschwister sind Hades, der Gott der Unterwelt, und Poseidon, der Meeresgott. Außerdem hat Zeus 2 Schwestern, Hestia und Demeter. Wobei Demeter auch seine Geliebte ist. Mit ihr zeugt er Persephone. Dann gibt es Zeus' Gemahlin Hera, die Kuhäugige, wie sie bei Homer genannt wird. Kein Spott, sondern ein Kompliment für ihre großen Augen. Zur olympischen Familie gehören außerdem Zeus' Kinder, Apoll, Ares, Artemis, Hephaistos und Hermes. Allerdings entstammen nur Hephaistos und Ares der Verbindung mit Hera. Seine übrigen Kinder zeugt Zeus mit Dutzenden anderer Frauen, denn die Mythologie kennt unzählige weitere Gottheiten, die allerdings weniger wichtig sind. Zeus beherrscht die Naturgewalten. Er ist Hüter der Gastfreundschaft und wacht über die Schutzsuchenden. Apoll ist der Gott der Poesie, Hermes der Gott der Händler und gleichzeitig auch der Diebe. Aphrodite ist die Göttin der Liebe und der Schönheit. Und die Liste ließe sich weiter fortführen, denn jeder der griechischen Götter hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich. Der Anthropomorphismus, ihre Ähnlichkeit mit den Menschen, ist der hervorstechendste Zug der griechischen Götter. Sie haben ihre Schwächen und ihre Eigenarten. Sie leiden, sie lieben, sie sind eifersüchtig. Sie nähren sich von Nektar und Ambrosia und zusammen bilden sie eine Art höfischer Gesellschaft. Eines unterscheidet sie jedoch von den Menschen: die Götter altern nicht, sie sind unsterblich und sie sind von idealer Schönheit. Schön wie ein griechischer Gott, sagen wir deshalb auch. Weil sich die griechischen Götter wie Menschen benehmen, kommt es in Odyssee und Ilias auch zu burlesken Szenen. Ein Beispiel ist der Ehestreit zwischen Zeus und Hera. Zeus hat sich von der Göttin Thetis zu einer kleinen Hilfestellung für den Helden Achill bezirzen lassen. Hera, die im Trojanischen Krieg auf der Seite von Achills Gegnern steht, hat davon Wind bekommen und übt Kritik an ihrem Mann. Der wirft ihr prompt vor, sie mische sich in Angelegenheiten, die sie nichts angingen. Darauf Hera: Welch ein Wort, Kronion, du Schreckliche, hast du geredet. Nie doch hab ich zuvor mich erkundiget oder geforscht, sondern ganz in Ruhe beschließest du, was dir genehm ist. Doch nun sorge ich im Herzen und fürchte mich, dass dich beschwatze Nereus Tochter des Greises, die silberfüßige Thetis. Denn sie saß in der Frühe bei dir und umschlang dir die Knie. Ihr dann winkend, vermutig, gelobtest du, dass du Achilleus ehren willst und Verderben der Danaer fiel an den Schiffen. Gegen sie rief antwortend der Herrscher im Donnergewölk Zeus: Immer, du Wunderbare, vermutest du, spähst mich immer, doch nicht schafft dein Tun dir das Mindeste, sondern entfernter wirst du im Herzen mir stets, was dir noch schrecklicher sein wird. Wenn auch jenes geschieht, so wird mir's also gelieben. Homer, von dem wir so viel über die Götter der Griechen erfahren, hat die Mythen allerdings nicht erfunden. Er hat lediglich die mündliche Überlieferung zusammengefasst und systematisiert. So hat Homer einerseits Ordnung in die Vielfalt der mythologischen Erzählungen gebracht, seine Dichtung ist aber selbstverständlich auch eine Auslese und kann keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Für den modernen Betrachter ist das Götterbild der homerischen Dichtung verwirrend. Der griechische Götterhimmel ist ein Menschentheater. Götter, die begünstigen, die sich bestechen lassen, Götter, die betrügen, die Ehe brechen, Götter, die rachsüchtig sind und die Zwist säen. Viel ist deshalb auch über Moral und Ethik, die aus diesen Texten sprechen, geschrieben worden. Allerdings sind Odyssee und Ilias nicht die Bibel der alten Griechen, eine solche gab es nicht. Man muss daher zwischen dem praktischen Glauben der griechischen Antike und dem Mythos unterscheiden, so Vassilis Lambrinoudakis, Archäologe an der Athena Kapodistrias Universität. Was bedeutet Mythos? Das, was ich am Anfang gesagt habe. Was bedeutet Mythos? Den Mythos glaubt man oder man glaubt ihn nicht. Er folgt keiner Logik. Nun haben die frühen Kirchenväter gesagt, was für eine Religion ist diese Religion der Griechen, die voller Inzest ist und voller Morde. Wir müssen aber Folgendes sehen. Der Glaube der Griechen entspringt magischen Kulten, die sehr nah an den ganz grundsätzlichen Bedürfnissen des Menschen waren, an der wundersamen Erneuerung des Lebens. Darin wurde als erste Schöpferkraft die Erde verehrt, die aus sich heraus das männliche Element gebiert, eine Parthenogenese, eine Jungfrauengeburt also. Dieses neue Leben ist dann sowohl Kind als auch Gatte. Hier haben wir den Inzest. Damit der Kreislauf des Lebens aber weitergehen kann, muss die Mutter ihr Kind töten. Es geht also wieder in den Schoß der Erde ein. Im Mythos heißt es dann, die Mutter tötet ihr Kind und isst es, verleibt es sich ein. Deshalb haben wir in der griechischen Mythologie all diese Väter und Mütter, die sich vor ihren Kindern fürchten. Der Mythos ist Tradition, aber er bestimmt nicht die religiöse Praxis. Und so gibt es durchaus ethische Grundsätze für das Handeln der Menschen. Deren wichtigster, Maß zu halten und die Grenze, die die Menschen von den Göttern trennt, nicht zu überschreiten. Hybris nannten die alten Griechen die Anmaßung, es den Göttern gleichtun zu wollen, und diese Hybris zog den fürchterlichen Zorn und die Rache der Götter nach sich. Wie aber müssen wir uns die religiöse Praxis der griechischen Antike vorstellen? Zunächst ist festzuhalten, dass die Religion die gesamte Existenz der Menschen bestimmt, auch die öffentliche. Oberste Verpflichtung einer Gemeinschaft ist es, den Kultdienst der Polis, des Stadtstaats, auszuüben. So wie die eingangs beschriebenen Panathenäen zu Ehren der jungfräulichen Göttin Athene. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kultteilnehmer gläubig sind, ob sie innerlich beteiligt sind oder nicht. Wichtig ist es, die Götter nach Sitte der Väter zu ehren, denn sonst riskiert man, dass die Gemeinschaft bei den Göttern in Ungnade fällt. Im Idealstaat, den der Philosoph Platon in seinem Werk Politeia entwirft, ist der Glaube an die Götter Staatspflicht. Atheismus dagegen ist ein Staatsverbrechen, das mit der Todesstrafe geahndet wird. Es gibt keinen Bereich des öffentlichen Lebens, der nicht vom Glauben durchdrungen wäre. Die Religion war das, was die Gesellschaft zusammenhielt. In Kreta wurden im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus die Gesetze auf die Wände der Tempel geschrieben. Aber auch die politischen Entscheidungen der Ratsversammlung wurden an den Tempeln angebracht. Sie standen dort unter dem Schutz der Götter. Die Nähe zum göttlichen Element mehrte aber auch ihr, sagen wir, Prestige. Einen Berufspriesterstand gab es nicht. Das Amt wurde vererbt oder gekauft. Es war aber auch möglich, ein Opfer darzubringen, ohne einen Priester hinzuzuziehen. Der Priester war eher eine Art Hausmeister oder Wächter des Tempels. Daneben gibt es die private religiöse Sphäre. Mittelpunkt des Hauskults ist der Herd. Hier wird den Göttern bei jeder Mahlzeit ein Speiseopfer dargebracht. Außerdem werden einige Tropfen Wein als Opfergabe verschüttet. Die Religion reichte in alle privaten Lebensbereiche, erklärt Vassilis Lambrinoudakis. Aus den Fragen, die die Menschen etwa dem Orakel von Dodona stellten, können wir sehen, was sie die Nähe ihrer Götter suchen ließ. Da gibt es kein Thema, das nicht auftaucht. Manche fragen, ob das Kind, das ihre Frau geboren hat, von ihnen ist. Andere, ob sie Kinder haben werden. Andere wiederum, ob sie beim Kauf eines Grundstücks auch nicht übers Ohr gehauen wurden. Alle Alltagssorgen finden sich hier wieder. Die Orakel, neben Dodona waren Delphi und Olympia bedeutende Orakelstätten, nehmen einen wichtigen Platz im Leben der alten Griechen ein. Zu festgelegten Tagen im Jahr können sich die Menschen dort Auskunft holen. Allerdings nicht über künftiges Geschehen. Denn der Seher spricht nicht die Zukunft, eher gibt er Rat und Anweisung, was in einer bestimmten Sache zu tun sei. Man könnte auch sagen, er legt den Willen der Götter aus, wobei der Orakelspruch offen bleibt und durch den Auskunftsuchenden interpretiert werden muss. Neben den olympischen Göttern gibt es aber noch eine unpersönliche Kraft, die das Geschick der Welt leitet, und das ist die Moira, das Schicksal. In der homerischen Dichtung ist oft nicht genau auszumachen, ob die Moira Werkzeug der Götter ist oder ob sie ihr selbst unterworfen sind. Am ehesten könnte man sagen, die Götter sind Sachwalter des Schicksals. So ist die Religion der alten Griechen voller Widersprüche. Sie stellt kein geschlossenes theologisches System dar. Die alten Griechen hatten nicht mal ein Wort für Religion, sondern sprachen von Frömmigkeit oder Gottesfurcht. Ihr Glaube kannte keine Dogmen und keine Offenbarung. Auch was nach dem Tod geschieht, blieb unscharf. Das Reich der Toten ist die Unterwelt, der Hades, der sich ganz im Westen befindet. Die Menschen gehen hier zwar weiter ihren Beschäftigungen nach, wie früher im Leben, allerdings ist ihre Existenz in der Unterwelt fahl und schattenhaft. Man könnte sagen, deprimierend. Einen Einblick in den Hades erhalten wir wieder bei Homer. Der lässt seinen Helden Odysseus den Rand des Hades besuchen, um dort vom Seher Teiresias Rat zu erhalten. Dabei wird er die Seelen vieler Bekannter treffen, darunter die des Helden Achill. Der fragt den Odysseus: Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus, welche noch größere Tat, Unglücklicher, wagtest du jetzo? Welche Kühnheit, herab in die Tiefe zu steigen, wo Tote nichtig und sinnlos wohnen, die Schatten gestorbener Menschen? Odysseus erklärt ihm den Grund seines Besuchs. Doch als er Achill gut zuspricht, bringt dieser in einer berühmt gewordenen Stelle seinen ganzen Schmerz über die Existenz im Hades zum Ausdruck. Preise mir jetzt nicht tröstend den Tod, ruhmvoller Odysseus. Lieber möchte ich fürwahr dem unbegüterten Meier, der nur kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld bauen, als die ganze Schar vermoderter Toten beherrschen. Es gibt also ein Leben nach dem Tod, aber es gibt kein jüngstes Gericht, und das hat seinen Grund. Die alten Griechen sind ganz am Diesseits orientiert. Sie wollen gar nicht so genau wissen, was nach dem Leben kommt. Sie meiden sogar das Wort Hades auszusprechen. Um die griechische Religiosität zu verstehen, müssen wir Folgendes wissen. Nicht im Jenseits wird über die Menschen gerichtet, sondern im Diesseits, durch die Polis, die Gemeinschaft. Es geht also darum, sich im sozialen Umfeld zu bewähren. Deshalb sind auf Grabmälern auch immer die glücklichsten oder bedeutendsten Momente aus dem Leben des Verstorbenen festgehalten und nicht etwa das, was nach dem Tod kommen könnte. Denn die größte Bedeutung kommt dem gegenwärtigen Leben zu. Es geht auch nicht darum, durch das Leben eine Seligkeit nach dem Tod zu erlangen. Dieses nach dem Tod bleibt daher recht nebulös. Doch die starke Betonung des Diesseits hat auch ihr Gegengewicht, und das sind die Mysterien. Ihren Teilnehmern wurde ein glückliches Fortleben nach dem Tod versprochen. Die Orphik und der Dionysos-Kult waren bekannte Mysterienkulte im alten Griechenland. Außerdem gab es die Mysterien von Eleusis nahe bei Athen. Teilnehmen konnte jeder, allerdings musste über die Kulthandlung Stillschweigen bewahrt werden. Deswegen ist auch nicht viel darüber bekannt. Ursprünglich scheinen im Mysterienkult von Eleusis Fruchtbarkeitsriten im Mittelpunkt zu stehen. Im Laufe seines Bestehens jedoch werden Ideen wie Sünde, Buße, Katharsis eingeführt, Ideen, die später für das Christentum zentral sind. Der Niedergang der Religion der alten Griechen setzt mit dem Aufkeimen der Philosophie ein, also etwa ab dem 6. Jahrhundert vor Christus, als das Individuum die Welt nach den Gesetzen der Logik zu erklären beginnt. Damit befreit es sich vom mystischen Weltbild seiner Väter. Weil Religion und öffentliches Leben im antiken Griechenland aber so eng verwoben sind, erschüttert diese neue Welt sich das politische System, so Reinhard Senn vom Deutschen Archäologischen Institut in Athen. Ein Beispiel dafür, wie es solchen Leuten gehen kann, ist ja leider Sokrates, der als Verderber der Jugend eben zum Tode verurteilt wird, weil die in Athen herrschende Oberschicht meint, dass er über die Infragestellung der Religion auch das ganze politische und gesellschaftliche System zu zerstören versucht, was aus der Sicht von Sokrates ja gar nicht so der Fall ist, aber das haben die anderen natürlich nicht so gesehen. Trotz der Kritik der Philosophen hält das Volk zunächst an den Kulten fest. Das Ende der griechischen Religion wird letztlich durch eine Reihe gesellschaftlicher Veränderungen eingeleitet, so Vassilis Lambrinoudakis von der Athena Kapodistrias Universität. Wir haben einerseits eine Vermischung des griechischen Glaubens mit den Glaubensvorstellungen des Orients, verursacht unter anderem durch die Feldzüge Alexanders des Großen. Aber vor allem gibt es die Polis nicht mehr, diese politisch-religiöse Gemeinschaft. Stattdessen haben wir das unüberschaubar große römische Reich, wo auch Menschen vergöttert werden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der Kaiser ist Gott. Was bedeutet das? Der Mensch glaubt nicht mehr an eine metaphysische Kraft, sondern er glaubt an einen Sterblichen. Hier kann das Christentum Fuß fassen. Denn die Menschen werden nach dieser Profanisierung ihres Glaubens nach einem neuen Gott suchen. Heute kommen Menschen aller Glaubensrichtungen nach Griechenland, um die Kultstätten der Antike zu bewundern. Und obwohl die Kulte der Griechen schon vor fast 2000 Jahren vom Christentum verdrängt wurden, bleibt ein Bezug zu heute erhalten. Ich denke, die Götter der Antike waren ein Ausdruck der Gefühle der alten Griechen. Und diese Gefühle haben sich nicht geändert. Auch wir haben das Bedürfnis, unser Dasein zu erklären. Wir haben Ängste und Hoffnungen. Wir fühlen Freude, genauso wie die Menschen damals. In unserem Innern sind wir doch noch dieselben. La loro conoscenza dell'uomo e di quello che è il senso della vita.